Welcome aboard, ladies and gentlemen. Mein Name ist Sokja Kim und ich bin Ihr persönlicher Cockpit-Buddy auf dem Flug India India Delta India Echo 003. Unsere heutige Flugzeit beträgt ca. eine Stunde. In der Kabine werden Sie betreut von unseren Stewards René und Stefan. Bitte bringen Sie Ihre Ohren in eine aufrechte Sitzposition und genießen Sie den Podcast. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug und always happy landings. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der jetzt endlich Sport macht, denn er hat sich seit 14 Jahren gesagt, wenn der BER fertig ist, mache ich Sport. Jetzt ist es soweit. Hallo und herzlich willkommen, René. Hallo und herzlich willkommen auch von mir an den digitalen Empfangsgeräten zur 45. Ausgabe. Heute an einem wunderschönen 4. November 2020 und wir sind nicht allein, wir haben heute wieder einen Experten mit dabei, unser Experte für Berliner Luftfahrthäfen, unser Aufsichtsrat, hallo Marc. Hallo da draußen und hallo natürlich an dich, lieber René, und an dich, lieber Stefan, schön, dass ich wieder bei euch sein kann und ich muss sofort meine Funktion als Sidekick hier wahrnehmen und sagen, heute ist natürlich der 4. November, wie René gesagt hat, weil wir heute aufnehmen, aber ihr hört uns ab dem 9. November. So sieht's aus. Es gibt ja einen Grund, warum ich das Aufzeichnungsdatum nenne. Es gibt ja Leute, die unseren Podcast aufmerksam hören und dann manchmal denken, wir wären nicht auf der Höhe der Zeit. Das wollte ich mit der Datumsangabe einfach nur deutlich machen. Denn wir wissen am 4. November natürlich noch nicht, was am Ausstrahlungstermin oder was in dieser Zeit passiert ist. Das heißt, möglicherweise gibt es schon neuere Informationen als die, die wir heute von uns geben. So viel ist sogar mal sicher. Ja, aber vielleicht gibt es ja sogar schon einen. Nicht, also von daher. Einen neuen Präsidenten in den USA. Ich wollte es gerade sagen, einen neuen alten Präsidenten. Die Welt spielt verrückt, aber warum denn? Das geht uns doch gar nichts an, was die da drüben machen. Oh, mich schon. Ja, aber wir wollen heute ja nicht über Amerika reden. Erstmal müssen wir noch einen Gruß an den Cockpit-Buddy loswerden, weil der hat uns ja heute begrüßt, weil wir sitzen ja hier im Flieger, jeder bei sich. Er hat uns nicht begrüßt, Stefan. Doch, hat er. Er hat uns nicht begrüßt, weil der schrieb uns eine Nachricht. Ach so, der schrieb uns nämlich eine Nachricht, dass er es nicht schafft, uns zu begrüßen. Stefan hat wieder aus der Konserve gegriffen, richtig? In den Medien wird doch immer getrickst. So tricksen wir hier auch. Habe ich jetzt gerade was aufgedeckt? Bin ich der Wallraff des Podcasts? Wahrscheinlich. Zumindest der Wallraff unseres Podcasts. Du benimmst dich so, ja. Genau. Wie ein Wallraff im Porzellanladen. Also da kann man sich jetzt drehen und wenden, wie man will. Der Cockpit-Buddy hat uns heute begrüßt. Ja, da sage ich mal, gut. Hallo Cockpit-Buddy und vielen Dank dafür. Grüße auch aus dieser Ecke an den Cockpit-Buddy. Ja, selbstverständlich. Wir hoffen, dir geht's gut. Denn der Cockpit-Buddy hat sicherlich zu tun, weil ja nicht mehr so viel geflogen wird. Aber dazu später mehr. Dann hat er wohl eher nichts zu tun. Ja, wir gucken mal. Vielleicht kann er uns ja mal berichten. Wir haben auf jeden Fall eine große Neuigkeit zu berichten. Denn Berlin hat endlich was, worauf wir ganz lange gewartet haben. Was denn? Wen denn? Ich meine jetzt nicht. Ja was meine ich denn nicht? Wo wen denn? Denn? Was denn? Was denn? Ja, Stefan, was ist denn los? Du hast ja nur ein Thema und ich glaube, ist es soweit. Meine Blutgrätsche gerade eben hat dich auch völlig aus dem Konzept gebracht, Fall. Weil du so den Fokus auf diesen Flughafen hast. Bist du denn jetzt ein glücklicher Mensch? Ach, mir geht's richtig gut. Ein geiler Flughafen, muss ich mal sagen. Ja, so ein schön leiser auch, ne? Fliegt ja nichts. Das kommt auch noch dazu. Also eins können wir sagen, am 9.11. wird der Flugbetrieb auch noch nicht so viel mehr zugenommen haben im Vergleich zum 4.11., wo wir aufzeichnen. Genau, es wird sogar ein bisschen weniger, weil wir ja einen Flughafen weniger haben ab 9.11. Ab 8.11., oder? Das ist der letzte Tag, ja. Ja. Wir sortieren uns mal kurz, denn wir haben im Archiv gekramt und machen eine kurze Zeitreise ins Jahr 2006. Da hat nämlich René ein Telefonstreich gemacht. Und den hören wir uns mal kurz an. Hallo? Jo. Ja, hallo, grüß dich. Sind deine Eltern da? Wer ist denn da? Ich wollte mal wissen, wie spät es ist. Ich habe nämlich, hab nämlich keine Uhr bei. Neune. Neune? Ja. Gut, danke ich dir. Schönen Gruß an deine Eltern, ne? Tschüss. Ja. Ja, und jetzt werden sich alle fragen, warum hören wir uns jetzt diesen alten Telefonstreich an? Wenn ich in Marc sein Gesicht gucke, stellt er sich gerade auch die Frage. Ich kann nur sagen, was soll denn das? Marc, du bist doch hier quasi der Aufsichtsrat unseres Podcasts. Ja, und? Und? Genau. Das wollten wir damit beweisen. Im Prinzip null Funktionen. Ja, richtig. Wie beim BER. Ist das jetzt hier Mobbing auf höchstem Niveau oder was geht nein, hier gerade ab? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also, was hat Achtung, der. Achtung! Ruhe bitte! Und weitermachen. Ich freue mich auf die Sendung, habe ich dir schon gesagt. Nein. Wart mal ab, Junge. Ja, ist jetzt gerade noch die Probe oder was? Es ist neune, hat der junge Mann am Telefon gesagt. Und das ist das Stichwort. 9 Jahre und 1 Tag hat es gedauert, dass der BER öffnet. Aha. Verspätung. 9 Jahre Verspätung. Zieh dir das mal rein. Wie krass ist das denn? Ja, okay. Aber wenn man es genauer betrachtet, dann ist das ja eine vorhersehbare Verspätung gewesen, ne? Ist es so? Ist es so, ja. Hm. Ist nämlich so, wenn man sich mal die andere Seite anguckt. Aber ich glaube, Fakten werden wir wahrscheinlich noch im Laufe der Sendung dazu hören, oder? Ja. Also von 2011 mit 5 Elf. Weiteren Eröffnungsplänen. 2011. Ja, okay. Danke, Herr Aufsichtsrat. Von 2011 bis 2020 sind 9 Jahre und es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, muss ich ehrlich sagen. Auch die wahrscheinlich 6 Milliarden statt 2 Milliarden. Gut, passiert. Wann war Spatenstich? Vor 14 Jahren, glaube ich. Ne? 14 Jahre war, glaube ich, die Gesamtbauzeit. Ich habe nämlich die Info, die ich habe, ist, dass 2005 die Planung begonnen hat. Und da hatte man als Ziel 2011 sich gesetzt. Das war ja auch das erste Eröffnungsdatum, was geplant war. Aber man wusste schon 2 Jahre später, also 2007, dass aufgrund der massiven Änderungen dieser Termin nicht zu halten ist. Ja. Ja. Also durchaus. Ich weiß nicht, ob wir wie tief wir in das Thema jetzt schon einsteigen oder ob wir uns vorher noch ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigen. Och, können das ja ein bisschen verbinden. Gut. Wie uns die Schnäbel gewachsen sind. Ja. Hauptsache, wir kommen hier durch. Wir haben wieder eine pickepackevolle Sendung. Ist mir egal, wo wir anfangen. Gut, dann bleibe ich mal in der Zeitlinie, um jetzt, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe auch gehört, dass man 2010 einen Änderungsstopp verhängt hat, weil das hat es wohl amok gelaufen, diese Änderungsdinger zwischen 2007 und 2010, um das irgendwie noch unter Kontrolle zu bekommen und hat den Termin auf 2012 verschoben. Also man muss sich vorstellen, es wurde geplant, es wurde qua angefangen und während man schon dabei war, was zu bauen, was aufzubauen, kamen dann noch Änderungswünsche, quasi eine ganze Lawine davon. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Und zwar so eine Sachen wie, lass uns mal ein A380 noch mit andocken. Dann haben alle Verkäufer, alle Läden gesagt, oh, dann wollen wir aber da unser Ladengeschäft haben, wo der A380 landet, weil da sind ja viele Leute drin, ne? Dann wurde gesagt, okay, lass uns mal die Größe der für das Shoppingszeug irgendwie, das wurde verdoppelt, ne? Also der ursprünglich geplante Platz die für Verkaufsfläche. Ja, die wurde verdoppelt, ne? Das hat natürlich dann auch wieder Änderungen mit sich gezogen. Ja, und so, also diese Hintergründe muss man auch im Kopf haben. Man denkt im Moment, Berlin sei zu blöd, einen Flughafen zu bauen, aber man müsste eher sagen, Berlin ist zu blöd, ein Projekt mit festem Termin durchzuführen. Aufgrund der vielen Änderungen, die da reingekommen sind. Sind nicht agil oder sind sie gerade agil? Nee, im Flughafen kann sie nicht agil planen. Also für euch, die jetzt vielleicht mit Agilität nichts anfangen könnt. Es gibt 2 Modelle. Aber es klingt alles so ein bisschen wie bei mir auf Arbeit. Ja, das eine Modell, was man hoffentlich bei dir auf Arbeit nicht mehr fährt, ist dieses Wasserfallmodell, ja, wo von vornherein alles festgelegt ist. Das Problem ist nämlich, in einer modernen Zeit wie heute führt es eben dazu, dass man keine Änderung mehr machen kann. Das heißt, bei einem Projekt, was über 6 Jahre angelegt ist, kannst du davon ausgehen, dass das Projekt, wenn es fertig ist, schon nicht mehr dem neuesten Standard entspricht. Und deswegen arbeiten wir in der IT, ne, Stefan und Marc, wir arbeiten lieber agil. Das heißt aber auch, dass man nicht gleich, also das heißt, das ist beim Flughafen ja nicht möglich. Das hieß ja am Flughafen, dass du sagst, lass uns mal erstmal nur eine Startbahn hinbauen, wo schon mal Flugzeuge landen können. Genau. Und dann machen wir eine kleine Hütte hin, wo die Leute abgefertigt werden. Das funktioniert natürlich bei so einem Dingern nicht, ne? Richtig. Ja, hast du Kosten zum Flughafen? Ja, hatte ich ja schon gesagt. Also geplant waren 2 Milliarden und 6 Milliarden sind es laut. Ich habe nachgeguckt, da gibt es verschiedene Angaben. Es gibt aber so eine Seite über den BR, die das alles so ein bisschen verfolgt hat und die schreiben 6 Milliarden circa. Ja. Hat es gekostet aktuell. Also verdreifacht. Na? Okay, also muss man eigentlich mit rechnen, ne? Die Zeit hat sich ja nicht verdreifacht, von daher ist doch ein guter Schuss. Ja. Kann man nicht meckern. Oder? Naja, aber es sind natürlich, wenn man jetzt bedenkt, Stand jetzt wird ja auch gesagt, der Flughafen muss erweitert werden, weil er ja jetzt Corona mal ausgenommen seine Kapazitätsgrenzen schon erreicht hat. Da werden natürlich noch Kosten dazukommen. Ja, wir wollen mal hoffen, dass er nicht an seinem Ende angekommen ist. Das ist auch noch so ein Ding. Ich will nicht zu weit, ich will gar nicht so weit ausholen, aber Corona könnte unser Reiseverhalten noch langfristig irgendwie ändern. Vielleicht ist der Flughafen so, wie er ist, schon gut genug. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Dann war das vielleicht die Flughafengesellschaft, die Corona eingeschleust hat hier. Natürlich, das Stefan. Das ist Taktik. Ja. René, gut, ruf mal, lassen wir das. René, lenk ihn kurz ab, ich ruf schnell an. Wird Stefan schnell abgeholt. Du rufst den Wendler an, ja, ganz schnell, ja. Wie auch immer, der Flughafen ist, glaube ich, schon vorneweg eine Legende, ne? Mit sehr interessanten auf jeden Fall. Geschehnissen. Ich habe eine Sache, die zum Beispiel diesen Flughafen ausgezeichnet hat, der wurde schon, bevor er fertig war, irgendwie einmal in der Woche komplett hochgefahren, der ganze Flughafen, als Werterhaltungsmaßnahme. Ne, man muss ja auch vorstellen, da ist ja Technik und da sind Dinge, die müssen in Bewegung bleiben. Ich glaube, wir hatten schon mal erwähnt mit der S-Bahn, die schon seit Ewigkeiten zum Flughafen fährt. Denn das Endstück der S-Bahn ist die Tunnelbelüftung. Genau, und es gibt halt nur eine Klimaanlage in solchen Bahnhöfen und das sind die durchfahrenden Züge, die die alte Luft vor sich herschieben und die neue Luft hinter sich einsaugen. Ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal gehabt. Zumindest in einer Redaktionssitzung. Ja, bestimmt auch in einer dieser vielen Sendungen. Ja. Aber inzwischen dürfen auch Fahrgäste in den Flughafenbahnhof fahren, sogar mit Regionalzügen, ne? Also René ist ja mit der S-Bahn gekommen, ich bin auch einmal mit der S-Bahn dahin gefahren, einmal mit der Regionalbahn und ich muss sagen, also ganz ehrlich, was will man mehr? Und ich habe gelesen, es ist, glaube ich, der einzige Flughafen in Europa, wo die Züge direkt ins Terminal fahren. Ja. Da kann man, glaube ich, sehr stolz drauf sein, weil das spart extrem viel Zeit. Ja, Stefan, deinen Stolz spüren wir seit Wochen. Wie ich schon mal erwähnt habe, es gibt dummerweise mehrere Terminals. Man muss nur hoffen, dass man im richtigen Terminal dann ankommt. So ist es. Da muss das man natürlich wirklich gucken. Das ist in der Tat ein bisschen blöd, ja. Ja, es gibt aktuell 3 Terminals. Terminal 1, das am Samstag eröffnet wurde, wo René und ich da waren. Terminal 2, was heute eröffnet wurde. Und damit auch die Südbahn, die darf jetzt auch benutzt werden. Damit ändern sich auch die Flugrouten, aber ich habe heute noch nichts gemerkt, habe noch kein Flugzeug gesehen hier. Und Terminal 5 gibt's, das ist der alte Flughafen Schönefeld, der natürlich ein Stück weg liegt. Da muss man rund 10 bis 15 Minuten mit dem Bus fahren, von Terminal zu Terminal. Der dann die alte Nordbahn betreibt. Genau, was wie gesagt zum alten Flughafen Schönefeld gehörte. Und wer aufgepasst hat, Terminal 3 und 4 habe ich jetzt nicht aufgezählt, weil das fehlt noch. Das kommt gegebenenfalls noch. Gegebenenfalls. Und nicht kann dann natürlich auch so sein wie bei Tegel. Man stelle sich vor, Tegel ist ja so ein Sechseckgebäude. Ja. Und die ursprüngliche Planung sah eigentlich 2 dieser Sechsecke vor. Sodass architektonisch aus der Luft betrachtet, sollten es eigentlich 3 Sechsecke sein. Das eine Sechseck ist ja so die Anfahrt. Und das eine Sechseck ist das Gebäude. Dann sollte es noch eigentlich ein zweites geben. Aber die Zeit drückte damals. Und deswegen hat man gesagt, ach komm, das andere Zeug, das können wir uns jetzt sparen. Und deswegen sind die damals auch sehr schnell und sehr kostengünstig fertig geworden mit dem Flughafen Tegel. Na, das wollte der BER nicht. Man sollte das andersrum planen. Du planst größer und baust kleiner. Ja. Dann kann sich gerne beschweren. Und das nächste Vorteil ist, ich habe gelesen, dass 9 von 10, in 9 von 10 Fällen gehen Großprojekte schief. Also sprich, die werden später fertig und werden viel zu teuer. Ja, das ist ja hier in Deutschland so Usus geworden. Also vielleicht mal kleine Brötchen backen. Genau. Wir können ja noch mal kurz sagen, der Namensgeber des neuen Flughafens, ich weiß gar nicht, ob der so stolz drauf gewesen wäre nach der Geschichte. Chips Rasmussen? Das hätte auch gepasst. Der Wendler hätte natürlich auch gepasst. Nein, Willy Brandt. Der lebt doch noch. Willy Brandt. Der Wendler. Willy Brandt, ach ja, richtig, Willy der andere. Willy Brandt, das ist der Beiname. Willy Brandt, Flughafen Berlin-Brandenburg heißt er jetzt auch offiziell. Willy Brandt. Und Tegel heißt oder hieß in dem Fall Otto Lilienthal. Otto Lilienthal. Na, genau. Weiß noch einer, wie Tempelhof hieß? Nee. Nein. Tag. Ich weiß auch nicht. ganz genau. Ich glaube, der hat gar keinen Beinamen. Und wenn doch, liebe Zuhörer da draußen, ich weiß, da sind irgendwo Zuhörer. Und einer von diesen wahnsinnig vielen Zuhörern könnte uns eigentlich diesbezüglich mal einen Tipp geben. Ihr kennt doch die Kontaktmöglichkeiten, oder? Schreibt uns. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@uber.de. Und folgt uns bei Instagram unter podcast.iidi. Ihr findet uns unter anderem bei iTunes oder Google Podcast. Was vielleicht auch noch wichtig ist oder interessant zu wissen, auch Frau Merkel fliegt jetzt immer vom BER. Ja, von wo denn sonst? Ja, gibt doch keinen anderen Flughafen. Ist da alternativlos? War lange in der Diskussion. Stefan. Herzlichen Glückwunsch. Die Bundesregierung hat sich lange dagegen gewehrt, aber am Ende ist auch jetzt der Regierungsflughafen auf dem BR-Gelände. Und wo war er vorher? Na, Tegel. Okay, also willst du damit sagen, die Bundesregierung hat sich eine ganze Zeit lang dagegen gesträubt und wollte eigentlich lieber weiter den Tegel betreiben, ja. Zumindest den Regierungsflughafen auf dem Tegel-Gelände. Sozusagen. Und dann ist vermutlich irgendjemand mal über ein kleines Papier gestolpert, auf dem steht, ach übrigens, am 8. November macht das Ding für Publikumsverkehr zu. Und ein halbes Jahr später erlischt die Zulassung als Flughafen. Da müssen wir was machen. Warte mal. Ach ja, der BER ist ja auch noch da. Das hatten die auch schon die ganze Zeit vorgeschlagen. Na okay, dann machen wir das einfach mal. Genau, und das bedeutet auch, dass wenn Frau Merkel Besuch bekommt, nicht mehr die Strecke zum Flughafen Tegel gesperrt ist, sondern der Weg vom jetzt BER. Jetzt die halbe Stadt. Genau, zum Regierungsviertel. Ja, ich hoffe mal, die fährt außen rum. Genau, ganz genau. So ist es. Tö. Sollen doch Öffis fahren, mit gutem Beispiel vorangehen. Na? Genau, sag mal, da am Terminal, da gibt's doch gleich einen Bahnhof, Heike, gehört. Ja, ein sehr guter. Also einsteigen und bäm, wusch, sind sie da. Marc, wann fährst du eigentlich mal zum BR? Ich würde dir das alles zeigen, wenn du möchtest. Sobald ich Zeit habe. Ja, und ihr habt ja gerade auch nochmal den Teaser gesehen oder den Trailer, unsere Story auf Instagram, hatte ich gerade eine reingestellt. Ich habe in meinem Wohnzimmer schon seit Anfang an ein großes Plakat vom BER. Ich hatte den schon immer in meinem Wohnzimmer und jetzt konnte ich ihn endlich mal besuchen. Ach, ist das toll, jetzt musst du dir ein neues Hobby suchen. Jetzt müssen wir nur noch verreisen können. Du, wir können unsere Begeisterung einfach nicht so zeigen. Ich weiß, ihr freut euch eher nach innen, ich merke das schon. Apropos Galgenfrist, was der Marc gerade gesagt hatte, mit dem Betrieb heute, mit der Inbetriebnahme vom Terminal 2 und der Südlandebahn und Startbahn, der Südbahn am BER, ist der Flughafen offiziell eröffnet, hat die Betriebserlaubnis. Irgendwas mit rechtssicher oder so genau. Ist eröffnet. Rechtssicher eröffnet. Damit entfällt auch das Nachtflugverbot. Damit gilt jetzt auch das Nachtflugverbot. Was viel strenger ist als das vorherige. In Schönefeld gab es nämlich keins. Und das bedeutet auch, ab heute 180 Tage bzw. 6 Monate hat der TXL noch die Betriebserlaubnis. Die rechtssichere Betriebserlaubnis und danach erlischt die. Wir erwischen den, dass er dein Flugzeug starten lässt, ne? Nein, da startet keins. Wird ja abgeschlossen, ne? Da passt du schon auf, Stefan. Der Hausmeister schließt heute Abend ab oder am 8. Genau. Stefan ist da ganz eng vernetzt. Ja. Der kennt da jemanden kennt, der einen anderen mal hat Schweinefleisch essen sehen und der weiß, dass er da einen Pförtner gibt und der hat irgendwelche Schlüssel dafür und da wird aufgepasst, dass da keiner jetzt irgendwie sagt so, ach naja, komm, wenn Tegel noch da ist, kann man da hier mal einen Flug, da mal einen Flug. Nee. Damit ist am 8. den Schluss. Naja, zu den Zahlenspielen habe ich gerade noch eine Info gefunden. Also zum jetzigen Eröffnungszeitpunkt hat der Flughafen eine rechnerische Gesamtkapazität von 48 Millionen Passagieren pro Jahr. Durch Corona entfällt das natürlich, ne? Und bis 2035 ist eine Erweiterung geplant um nochmal 11 weitere Millionen Passagiere. 11 weitere Millionen Passagiere. Abfertigen zu können. Ich muss Stefan mal in Schutz nehmen, das ist natürlich so ein leichten Dialekt, den er da spricht und da ist 11 völlig in Ordnung. Was war die Sache? Also ich habe mir schon gedacht, dass ihr euch heute, miteinander anlegt, aber dass ihr euch gleich prügeln werdet. Gut, dass wir Corona haben. Corona, was? Stefan, rettet dir gerade dein Leben. Sag doch mal. So ist es, sonst wäre ich jetzt angeschlagen. Ne? René, du hast doch auch dir viel über den Flughafen angeguckt. Was ist denn zum Beispiel das Besondere oder ein interessantes Feature am Flughafen? Das Besondere an diesem Flughafen ist, dass man ihn jetzt auch benutzen kann. Wow. Ja. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal erster Kajüte. Nee, genau. Ich glaube, das ist was anderes. Ich glaube auch. Ab jetzt macht er Lärm sozusagen. Er macht jetzt Geräusche. Nein, der Flughafen besitzt... Der besitzt zwei parallel verlaufende Start- und Landebahnen. Die sind 1,9 Kilometer auseinander und können gleichzeitig betrieben werden. Genau so ist es. Also es können Flugzeuge parallel starten und landen. Ich war bei der Einweisung in den Flughafen offenbar krank. Das kann nicht jeder Flughafen. Das heißt, theoretisch können 90 Flüge pro Stunde können abgefertigt werden, theoretisch durch diese beiden Start- und Landebahnen. Das ist 90, also es war schon eine beeindruckende Zahl eigentlich, fand ich. Na? Es waren 90, dafür stehe ich mit meinem Namen. Okay. Hip, hip, hurra. Okay. was kurios ist, ihr kennt ja sicherlich noch die Fluggesellschaft Air Berlin. Oh ja, wir erkennen sie an ihren roten Schokoherzen. Stimmt. Hast du noch 20 Stück zu Hause wahrscheinlich im Kühlschrank? Ja, gut, sagen wir mal so, die liegen da zwar noch, aber man muss grüßen, wenn man vorbei will. Die haben schon wieder angefangen, Leben zu entwickeln. Ah, okay. Aber sowas hat man natürlich als alter Nostalgiker. Genau. Also Air Berlin hat am Flughafen BER noch eine Wartungshalle mit 12.000 Quadratmeter Platz. Und jetzt wissen sie nicht, was sie damit machen sollen? Ich hätte Ideen. Naja, ja, keine Ahnung, wem die dann gehört letztendlich, ne? Wenn es Air Berlin nicht mehr gibt, oder René? Kann man die kaufen für einen symbolischen Euro? Möglicherweise. Weiß ich nicht. Komm, Jungs, wenn wir drei zusammenlegen, kriegen wir einen Euro zusammen. Da kann man doch was machen. Ist nur die Frage, wer von uns die dann fegen muss. Ja gut, da kann man... Wenn ich mir einen Euro leisten kann für so eine Riesenhalle, dann kann ich auch noch 50 Cent für eine Putzkraft aufbringen. Ich sag's dir. Den kriegen wir noch hin. Ich sag's dir, ne? Stellt euch das mal vor, ein Podcast in so einer Riesenhalle, die Akustik, was man da alles machen kann. Ja, hier ist der Podcast. Mit René. Und Stefan. Stefan, hältst du das und die ganze Sendung durch? Ne? Oder er nicht. Nein. Liebe Zuhörer, ich fürchte, unsere beiden Hauptprotagonisten werden etwas albern. Das stimmt gar nicht. Achtung, Ruhe bitte und danke, weiter. Danke. danke. Applaus. Gedankenpause. Ja, hast du noch ein paar interessante Informationen zum Flughafen Berlin-Brandenburg, der ja das... IATA, Kürzel BER. Nein, hat. Ich habe schon rausgehauen. Ich wusste nur, dass der vorhergehende Flughafen das IATA, Kürzel oder den sogenannten IATA-Code SFX hatte. SXF. SFX, mein Freund. SXF. Nicht SFX. Schönefeld. Nicht SFX. Nein. Siehst du selbst, nee. Was ich weiß, weiß ich falsch. Deswegen. SFX heißt Special Effects. Das ist was völlig anderes. SXF ist Schönefeld. TXL war Tegel. Und Tempelhof? THF. Ja, genau. Und denn die Sache mit den Xen, das hatte doch irgendwie einen Grund, dass irgendwie schon alle vergeben waren oder weil es irgendwie, weil es sich um deutsche Flughäfen handelte, wurden wir irgendwie benachteiligt da bei der Namensvergabe, irgendwas in der Richtung. Das kann ich dir nicht sagen. Habt ihr nicht? Okay. Nein. Habe ich irgendwo mal gehört. Stefan, dann sage ich dir jetzt aber mal einen Flughafencode, um jetzt mal klug zu scheißen. ETT. Guck mal bitte nach, was ETT ist. ETT. Und dann fall rückwärts vom Stuhl. Ich bin ja so froh, dass wir jetzt kein Flughafenkürzel-Quiz machen. Machen. Genau. Ihr werdet nämlich gleich etwas entdecken. ETT. Decken. Klingt so wie ETPTT. Also Eritrea, glaube ich, ist es nicht. Währenddessen möchte ich, während Stefan sucht und Marx, Stefan mit Suchen zuguckt, möchte ich kurz auf die Dokumentation Deutschlands peinlichste Baustelle, der Flughafen Berlin, hinweisen. Gibt es bei YouTube zu sehen und dort mal die Beleuchtung aus Richtung, warum es überhaupt zu so einer Verzögerung kam. Sehr interessante Doku vom ZDF. Ja. Sei euch mal ans Herz gelegt. Und Stefan hat rausgefunden, ETT ist? Nö. Nüscht. Ich weiß nicht, was du meinst, René. Ich werd Stefan mal zur Hand gehen. Komm mal bitte rüber kurz. Nee, es gibt nämlich noch, ist das nicht ETT? Es gibt nämlich diese Flughafencodes sind gefühlt die für den Consumer. ETTL vielleicht? Da hat sich einer nicht vorbereitet. Na, das ist schon so lange her. Also ETT gibt's nicht als Code. Ist ja auch nicht so schlimm. Erzähl doch, was du uns sagen wolltest. Es gibt noch eine andere Kodierungsart für Flughäfen. Ich werde es rausfinden und euch noch im Laufe der Sendung mitteilen. Okay. Genau. Nicht, dass du jetzt hier die ganze Zeit nur am Recherchieren bist. Hier, wir brauchen dich hier. Richtig. Habe ich mir das nur ausgedacht? Habe ich das geträumt? Nein, also René kann das gerne kurz mal recherchieren, weil wir haben ja schon gesagt, wir waren am Samstag, also am Eröffnungstag, am Flughafen BR, René und ich und Vanessa auch, die war auch dabei, die kennt er ja und da hören wir jetzt mal kurz rein. So, hallo und herzlich willkommen, wir melden uns hier vom BER, heute ist der Eröffnungstag, 31.10.2020, sind ja nur 9 Jahre und ein Tag Verspätung. Ja, sozusagen. Ja. René ist auch hier, Vanessa ist auch hier, die kennt er ja auch noch und wir haben jetzt schon viel gesehen. Ja, sehr viel Polizei. Ja, viele Pinguine haben wir schon gesehen. Sehr viele Demonstrationen, ja. In verschiedensten Ausführungen, von Taxi über Pinguin-Demonstrationen. Ja. Hier war richtig was los. Ich glaube, die Taxis waren lauter als die 2 Flugzeuge, die hier gelandet sind. Stefan, du bist mega begeistert vom Flughafen. Also auch jetzt schon, obwohl nicht viel zu sehen ist. Ja. Definitiv. Ich war ja gestern auch schon mal hier, habe schon mal einen Rundgang gemacht. Also ziemlich geräumig, ziemlich groß. Man findet sich, glaube ich, gut zurecht. Ja. Und jetzt fehlt nur noch der Urlaub. Unglücklicherweise kann man im Moment nicht so viel sehen. Also die unterste Etage ist nur offen. Und die ist halt auch übervölkert von Pinguinen, wie ich schon eben genannt genau. Oben kann man nur durch die Scheibe gucken. Und René hat auch schon verstanden, was Terminal 1, 2 und 5 ist. Genau. Terminal 5, der ehemalige Flughafen Schönefeld. Und Terminal 1 und 2 sind quasi der neue BER. Genau. Wir waren im Terminal 1, weil Terminal 2 müsste unter uns sein. Der wird ja erst am Mitte der Woche eröffnet, Terminal 2. Was mit Terminal 3 und 4? Die fehlen noch. Oh. Hast du gut erkannt. Oh. Ich dachte, wir wären schon fertig. Nein, die kommen noch. Deswegen heißt der Schönefeld Terminal 5, weil es kommen noch 3 und 4. Gibt es da schon einen Zeitplan oben? Über Zeitpläne brauchen wir mit dem BER nicht reden. Wir schauen, wenn es fertig ist. Ja. Ansonsten, ja, was kann man noch über den BER sagen? Wie ist denn die Verkehrsanbindung dann für die? Super. Also Terminal 5 ist ja der ehemalige S-Bahnhof Schönefeld. Ja. Terminal 1 und 2 sind eine Haltestelle, die direkt im Flughafen endet. Genau. Du bist begeistert? Ja, mit S-Bahn, Regionalbahn, sogar Fernbahn. Hattest du nicht erzählt, dass man nicht mit der Rolltreppe die Treppen hochkommt? Ja, das war diese Woche ja noch so ein Thema, dass also hoch kommt man, die führt nur nach oben. Aber runter kommt man nicht per Rolltreppe. Ein guter Koffer fährt auch alleine die Treppe hoch, runter zur Not. Ja, ich finde es übertrieben, weil letztendlich gibt es ja auch Aufzüge, wenn die funktionieren. Und es gibt ja jeweils mehrere Ausgänge, also könnte man ja auch eine Rolltreppe hoch und eine runter fahren lassen. Was ich sehr erstaunlich fand, zwischen Terminal 5 und der S-Bahn-Station Terminal 1 und 2 gibt es ja Die freuen sich, die Wassmannsdorfer. Wassmannsdorf, genau, eine weitere Haltestelle. Die warten ja auch schon seit 9 Jahren auf ihren S-Bahn-Anschluss. Vielleicht wird das ja Terminal 3 und 4. Nein, nein, die Bahn fährt einen Riesenbogen um den. Also wie so ein U einfach nochmal vorbei, ne? Muss man dazu sagen. Aber ist eine super Anbindung. Wenn du jetzt dir vorstellst, du fährst in Urlaub mit deinem Koffer direkt in den Bahnhof, gehst die Treppe hoch, bist am Check-in. Das hat definitiv was. Ja. Was mir noch aufgefallen ist und was ich sehr verwunderlich finde, mit der Eröffnung des BERs am heutigen Tage, wird am morgigen Tage die hierher führende S-Bahn eine längere Baumaßnahme haben. Die S45, längere ist ein bisschen übertrieben. Ja. Nach meinem Gefühl ist das ein bisschen so, als würde es ein Eisladen im Dezember eröffnen. Und da ist die Eismaschine gleich kaputt, ja. Oder das kann passieren. Eine Autobahn am autofreien Sonntag. Beschreib doch mal, was du hier gerade siehst. Also wir sitzen hier etwas erhöht. Das sind große Parkhäuser. Wir sind auf der obersten Ebene. P8. Es gibt insgesamt 9, glaube ich, ne? 8 oder 9 habe ich auf dem Plan. Parkhäuser? Haben wir sich die leisten? Bestimmt. Bestimmt. Du bist ja in Brandenburg, also ist ja günstiger vielleicht. Achso, die Taxifahrer hatten demonstriert. Ja. Da ging es, glaube ich, ging darum, dass Berliner Taxifahrer hier nicht halten dürfen. Um das leidige Thema, genau. Da hat man jetzt in den 9 Jahren auch nicht viel erreicht. Es wurde wohl eine Regelung geschaffen, dass 300 Berliner und 300 Brandenburger Taxifahrer, die Akkreditierung kriegen, ihre Gäste in den Landbereich zu fahren, in dem sie eigentlich nicht zuständig sind. Okay, weil ich glaube, bei Tegel gab es da auch schon die Diskussion, dürfen Brandenburger am Tegeler Flughafen Leute einsammeln. Genau, und deshalb haben die hier demonstriert gerade. Ganz viele Taxen haben René fast umgefahren und haben ganz laut gehupt, als sie losgefahren sind. Ja, da kenne ich ja nichts. Da kennst du nichts, nee, genau. Also, heute war schon richtig viel los am Eröffnungstag. Die Demonstranten wollten die Eröffnung boykottieren, aber das werden sie nicht schaffen. Ja, boykottieren können sie ja, aber verhindern nicht. Ja. Und wie gesagt, also wir haben uns noch nie so sicher gefühlt, weil überall blaue Polizeiautos sind und ganz viele Polizeibeamte. Heute Nachmittag kommt dann der erste reguläre Linienflug. Genau, und ab 20 Uhr ist dann der Flughafen offiziell eröffnet und dann kommt man in die Bereiche, die uns heute leider oder zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegönnt waren. Genau, weil René und Vanessa wollten ja noch was kaufen. Ich kam mit einem Kaufauftrag her, genau. Vielleicht mal, du weißt da mehr Details. Es gibt wohl eine Swatch-Uhr und diese Swatch-Uhr hat den Gag, dass das Datum 9 Jahre falsch geht. Mhm. Ja, ist das so? Also ich habe nur Bilder gesehen. Wir können mal einen Artikel verlinken dazu. Auf dem Armband sind dann halt verschiedene Jahreszahlen, die durchgestrichen sind und so, was sozusagen diese Eröffnungssymbole. Also es ist ja, glaube ich, insgesamt der 6. Eröffnungstermin heute, ne? Ja. Ja, und ich kann mich erinnern, einmal habe ich mich schon drauf gefreut, dann wurde es irgendwie eine Woche vorher einmal abgesagt. Einmal stand Stefan schon hier und habe ich schon geplant. Ich hatte Urlaub für den Eröffnungstag und habe mir schon die Route rausgesucht. Ja. Gab es ja auch schon, bei der S-Bahn wurden ja schon die Ansagen gemacht damals zum BER. Hat man alles wieder zurückgenommen dann. Ja, ja, und aber jetzt ist es soweit. Aber es war klar. Also heute, egal was gewesen was war wäre, klar. Man hätte diesen Flughafen in jedem Fall eröffnet. Ich denke, selbst selbst wenn das Licht nicht gegangen wäre, hätte man gesagt, hier werden Taschenlampen verteilt. Vielleicht sind die hier froh, dass es Corona gibt, weil dann ist halt nicht so ein Hype, so ein Run und so weiter, weißt du? Nicht ich so weiß viele nicht, wie es ohne Corona gewesen wäre. Also es ist jetzt schon relativ voll, also mittlerweile verläuft es sich ein bisschen, ne? Ja, hier oben sowieso, ne? In der Halle ist natürlich dann viel los, aber jetzt ist es auch ruhig. Die ersten 2 Maschinen sind schon gelandet, habt ihr vielleicht live im Fernsehen gesehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall und irgendwann werde ich auch mal von hier fliegen in den Urlaub. Ja. Oder vielleicht nur nach München und zurück. Mal gucken wann. Mal gucken wann, ja. Gut, soviel zu unseren Erlebnis-Eindrücken. Jetzt, Stefan, hat noch ein paar Fakten vorbereitet. Ich? Nein, ich habe meinen Zettel vergessen. Schande über mein Haupt. Das werden wir aber in unserer 45. Folge ja ausführlich besprechen. Wir sind doch gerade in der 45. Folge. Sind wir jetzt ja auch. Sind wir ja gerade, genau. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, und jetzt zurück ins Funkhaus. Genau, an die angeschlossenen Funkhäuser. Nein, zurück ins Funkhaus an René und Stefan. Ja. Dann übernehmen wir selber. Ach so, der Marc also, ist ja auch noch dabei. Dann gehen wir zurück an Marc, René und Stefan, ja? Genau. Ja, aber man muss dazu sagen, also dieser Beitrag hat mich wieder an die guten alten Zeiten erinnert, vor Corona, wo wir draußen waren, auf der Straße aufgenommen haben, mit Atmosphäre, das war richtig cool. Aber es ist schon ziemlich lange her, über ein halbes Jahr, muss man dazu sagen. Im letzten Winter war es. Hoffen wir mal, dass es nicht zu viele Winter dauert, bis wir es wieder machen können. Ja. Gut, darf ich ganz kurz zur Aufklärung sorgen? Mach doch. Also der Flughafencode von Tegel, den ich meinte, der ist EDDT und der für Schönefeld war EDDB und es handelt sich, Marc freut sich über das Thema. Wenn ihr jetzt Marc sein Gesicht sehen könntet. Marc, ich gehe doch die Hand vors Gesicht und schüttelte den Kopf. Und also viermal hat er mit dem Kopf mit der Stirn auf den Tisch geschlagen. Es handelt sich um die sogenannten ICAO-Codes und das sind nämlich die Codes, die von der Flugsicherung und von der Flugplanung für den Flugbetrieb benutzt werden. Das sind quasi die Profi-Codes. So, fertig, Marc. Langweilig. Ja, komm, ich fand's interessant. Dann spielen wir mal einen kurzen Applaus ein, damit René nicht so enttäuscht ist, ja. Na? Just my two cents. Ich bin hier Konsument, genau wie meine Zuhörer auch. Achso, du hörst nur zu, alles klar. Dann kommen wir dein Mikro stumm. Dann lass uns doch einfach das Thema wechseln, dann lass uns doch über Corona reden. Habt ihr schon gesehen, dass in der Friedrichstraße die Menschen jetzt durch Pfeile auf dem Boden delegiert werden, wo sie langzulaufen haben? Und jetzt kommt das Erstaunliche, es funktioniert hervorragend. Du brauchst nur weiße Striche auf dem Boden malen und plötzlich lässt sich ein Bahnhof so benutzen, wie man es erhoffen würde, dass einem nicht Leute in der eigenen Richtung entgegenkommen. Habt ihr noch nicht gesehen? Doch, ich kenne das von hier, wie heißen die Dinger? Einkaufspassagen. Ist das da auch da so? Da habe ich sowas schon gesehen. Also ich war erstaunt, wie sich Leute wirklich danach Eingänge richten. Und Ausgänge. Also du hast in der Friedrichstraße diese Stoßzeiten, wenn Leute halt gerade den Bahnhof verlassen und keinen entgegenkommen. Und dann ist wirklich, die rechte Seite ist voll mit Menschen, die linke Seite ist leer. Dann läuft vereinzelt mal eine Person hoch. Also ich finde es wirklich erstaunlich, wie gut das funktioniert, wenn man irgendwo eine weiße Linie hinzieht. Ich finde es gut, dass du noch gesagt hast, dass es sich dabei um den Bahnhof handelt. Als du sagtest, irgendwie wart ihr neulich mal an der Friedrichstraße, dachte ich jetzt so, wirklich, nee, du meinst irgendwie diesen Teil der Friedrichstraße, den sie jetzt zur Fußgängerzone umfunktioniert haben. Den Bahnhof, ja. Gut. Aber den Teil, den sie zur Fußgängerzone umfunktioniert haben, da war ich auch und das ist ja wohl ein Witz. Da kannst du gar nicht auf der Straße laufen, weil die Straße ist Radweg und die Radfahrer, die haben ordentliches Tempo drauf. Das ist eine Flaniermeile. Nicht da, nee. Die dürfen aber nur 20 fahren. Das sind aber Radfahrsymbole auf der Straße. Das sieht mir nicht aus, als wenn man da als Mensch laufen darf. Ja, und wenn Radfahrer 20 fährt, dann der macht auch schon ganz schön Aua. War es 10? 10 km oder 20? Ich wäre ja für Schieben. Ja, und Flaniermeile, fürchte ich, ist auch nur eine Worthülse, die man beliebig füllen kann. Ja. Nun gut, also Renés erster Eindruck war nicht so gut. Liebe Zuhörer, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen. Doch, es hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen und zwar in einer Hinsicht. Dadurch, dass dort keine Autos fahren, ist es mega ruhig. Also das ist wirklich ein ganz seltsames Gefühl. Cool. Gerade so, wenn man als Berliner so Straßenverkehr dauerhaft ausgesetzt ist oder den Geräuschen, die dazugehören. Und in dieser Straße, in der Friedrichstraße, in dem Abschnitt, das ist ja nicht der Abschnitt am Bahnhof, sondern das ist, weiter abseits. Genau, irgendwie so die Ecke muss das sein. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, wirklich mitten in der Stadt zu sein und du hörst keine Autos. Das kenne ich jetzt nur vom alten Flughafen Tempelhof. Nachts. Das alte Tempelhofer Flugfeld. Als er zu war. Da gehst du rüber und wenn nicht gerade eine S-Bahn kommt und die Autobahn einigermaßen leer ist, dann ist dann auch sehr lauschig. Aber ja, ich kann das nachempfinden, René. Aber ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß? Wieso? Komplett das richtige Signal. Autofreie Stadt. Ich finde es super. Echt? Ja, auf jeden Fall. Sag mal. Fußgängerzonen sind was Tolles. Wann war es das letzte Mal Fußgängerzone hier Wilmersdorfer Straße? Zum Beispiel. Wo? Oder in einer anderen Stadt. In die Ecke, genau. In einer anderen Stadt. Berlin kennt er nicht. Fußgängerzonen, finde ich, haben wirklich etwas sehr Gemütliches, Einladendes. Finde ich auch. Ja, aber viel besser als jeder Flughafen, so. Aber du musst ja beide Seiten sehen. Frag mal die Ladenbesitzer in der Friedrichstraße, was die dazu sagen. Ne, die freuen sich, dass jetzt Leute vorbeigelaufen kommen. Und nicht ständig irgendwelche Leute überfahren. Wie werden die beliefert? Also, da habe ich aber andere Sachen gehört, ehrlich gesagt. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Natürlich, man muss beide Seiten sehen. Und man muss auch fairerweise sagen, der ursprüngliche Plan für dieses Pilotprojekt war ein anderer. Nämlich nicht, dass da in der Mitte zwei große Fahrradspuren sind, sondern dass man da wirklich flanieren kann in der Mitte. Aber die Fußgänger müssen die Fußwege weiterhin benutzen. Ist so, ne? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ganz genau, so ist es. Also ich finde es ja cool. Habe ich einen Bericht drüber gelesen. Okay, sie haben lauter Sitzecken dahin gemacht, das finde ich ganz cool. Ja. Pop-up-Sitze. Ja, ja, das ist auch so ein neumodisches Wort. Ja. Letztendlich ist es eine ganz normale Sitzecke. Pop-up-Sitze, ja. Pop-up-Radwege. Ich werde nachher ein paar Pop-up-Witze erzählen. Ja, ist ja geil. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Wenn, Stefan, du kannst dich ruhig jetzt noch zu Ende darüber echauffieren. Genau. Zieh doch mal vom Leder, Stefan. Was soll denn der Blödsinn da mit die Friedrichstraße? Naja, das ist ja nicht das erste Pilotprojekt, es soll ja noch weitere geben, ne? In der Friedrichstraße? Nee, in Berlin, aber ich weiß, hab grad nicht die Liste, wo es sein soll. Also so das ist doch alles nur... Ganz ehrlich, was ist denn die Folge davon? Die Autos fahren halt in den anderen Straßen daneben. Ist okay. Da ist dann mehr Verkehr. Das ist ja nur meine logische Konsequenz. Also was hat man denn da gewonnen? Nee, ich würde schon sagen, das reduziert dann einig, weil die sagen, ist bevor so? Ich mich da in den Stau begebe, dann lasse ich das Auto lieber zu Hause. Ich finde es das richtig, dass man von so Sachen weggeht. Und du kannst die Leute auch anders beliefern. Jetzt können wir noch ein paar Kernkraftwerke aufbauen. Jetzt haben wir zum Beispiel vorhin jetzt haben wir vorhin gelernt, okay, auf der ursprünglichen Fahrbahn für die Kraftfahrzeuge können jetzt die Fahrräder fahren. Wir wissen ja, es gibt eine wahnsinnige Zunahme von Lastenrädern in der Stadt. Lastenräder. Ja? Und so richtig große Dinger auch, so mit Anhänger und so, wo dann draufsteht, ich ersetze 5 LKW oder so. Na, jedenfalls, um bei dem Thema zu bleiben, man könnte sein Geschäft auch mit so einem Lastenfahrrad beliefern lassen. Das darf er da fahren. Schlabuns, Problem gelöst. Nee, was soll ich zu solchen Argumenten sagen? Dass sie wohl durchdacht sind. Demnächst, Stefan, wird noch die Jobsbotschaft kommen, dass sie die Dampflok abschaffen wollen. Eieiei, du, dann heule ich in mein Kissen. Ja, aber ganz ehrlich, also sagen wir es mal anders. Wir haben jetzt Lockdown, es ist November 2020. Seit gestern ist Lockdown, oder seit vorgestern, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich früh zur Arbeit fahre, sehe ich nichts von Lockdown. Die Straßen sind voll. Das stimmt. Was wollt ihr da mit euren Lastenrädern? Die Leute wollen Auto fahren. Also, ihr lebt doch in einer falschen Zeit. Die Frage ist, wer hier in der falschen Zeit lebt. Sind wir nicht gerade in einem politischen Umbruch? Will die Gesellschaft nicht mehrheitlich irgendwie versuchen, vom Auto etwas wegzukommen? Gerade in den Großstädten? Wo die Luft so belastet ist. Ja, aber ist doch alternativlos. Nein, ist es eben nicht. Man erdenkt gerade neue Verkehrskonzepte. Man will die Autos ein bisschen aus der Stadt rausdrängen. Ganz kurz. Ja, aber du musst doch lukrative Ersatz schreiben. Ich habe einen Titel für den heutigen Podcast. Und zwar heißt der Jetzt gibt's Kloppe. Was jetzt? Gleich knallt. Das ist auch gut. Interessanterweise ist offensichtlich René der Einzige, der hier irgendwie aggressiv aufgeladen ist. Die anderen argumentieren uns hier einfach ganz locker durch Tode. Die Zeit. Ja, argumentiert und ständig heißt es irgendwie volle Deckung. René, ganz ruhig. Okay, ganz wieder unter Ring frei, los, weiter geht's. Nein, ist ja gut, wenn man die unterschiedliche Ansichten hat. Also ich bin hin und her gerissen. Also ich habe kein Problem, mit euch zu diskutieren, solange ihr meiner Meinung seid. Ist doch alles logisch. Ja. Siehste, now we're talking. Siehste. Darauf kann ich mich einigen. Nein, also es ist doch Fakt. So. Die Politik oder Berlin, sage ich jetzt mal, will hier irgendwas mit Mobilitätswende, bla bla, schlag mich tot. Genau. Aber das ist doch fernab jeder Realität. Die Leute fahren mit Auto auf Arbeit. Ja, das tun sie. Ja, alle, Moment. Alle Leute aus gutem Grund. Aber es gäbe Alternativen dazu. Gerade in der Stadt bist du auf dein Auto in den meisten Fällen nicht angewiesen. Ganz genau. Gerade du als großer ÖPNV-Fan, Stefan. Und? Der platzt doch jetzt schon aus allen Nähten. Ja, gut, da muss man eben da ansetzen. Das eine geht ja nicht ohne das andere. Das ist natürlich ein ganzes Konglomerat irgendwie an Ideen und Beschlüssen, die da irgendwie ins Rollen kommen müssen. Aber es geht doch erstmal um eine Absichtsbekundung. Der Wille ist da, an den Verkehrskonzepten etwas zu ändern. Die tatsächlich ins 21. Jahrhundert zu bringen, weil man sieht, mit der Weiterentwicklung des Individualverkehrs auf den Kraftstraßen kommt man nicht mehr weiter. Der Verkehrskollaps ist dann nicht mehr aufzuhalten. Der ist ja jetzt im Prinzip schon da. Ganz genau. Ja. Lasst uns doch wenigstens mal darüber nachdenken. Muss ja nicht heute sein. Ich sag mal, die Ansätze sind ja auch ganz sinnvoll, aber du wirst es nie schaffen, das komplett zu eliminieren. Nein, so weit würde ich jetzt auch gar nicht gehen wollen. Schritt für Schritt. Ja. Jeder Weg. Aber ich glaube, beginnt da mit dem reden ersten wir Schritt. Noch von einer Zeitspanne von mindestens 20, 30 Jahren, bevor sich da gravierend was ändert. Na, ich weiß nicht. Hier gerade diese Mobilitätswende und so weiter, das beginnt jetzt auch mit den E-Autos und so, dass man vom Benzin weg will. Das ging auf einmal auch ratzifatzi. Da habe ich auch gesagt, in 20, 30 Jahren können wir mal drüber reden. Und jetzt auf einmal, zack. Ja, es und geht. Wo ist die Infrastruktur dazu? Kommt. Muss ja auch entstehen. Aber dort sind ja auch die ersten Schritte schon gemacht. Ja, aber da hängen wir doch auch den Zeitplan schon lange hinterher. Jo, tun wir gegebenenfalls. Ja. Aber, wie gesagt, wir sind in eine bestimmte Richtung losgelaufen. Ja, und die müssen wir uns weiter bewegen, weil wenn wir jetzt so stehen bleiben und uns ärgern, dann wird da nichts draus werden. Das stimmt. Ich glaube da dran. Ja. Ich glaube daran. Das ist ja gut, wenn du wenigstens dran glaubst. Aber der Marc glaubt ja auch dran. Keine Sorge, Stefan, wir holen dich rechtzeitig ab. Ich fahre mit der U-Bahn dann, ist ja kein Problem. Mit unseren E-Autos. Genau, ganz wenn genau. ihr mit dem E-Auto vorbeifahrt, dann ja. Vielleicht komme ich auch mit einem Aircar vorbei. Das habe ich heute gelesen. Irgendwie der erste erfolgreiche Test des Erfinders und Bauers eines Gefährts namens Aircar ist erfolgreich absolviert worden. Dabei handelt es sich tatsächlich um ein ganz normales Auto, also ganz normal in Anführungszeichen, das ist ein Auto. Das sah recht sportlich aus auf dem Foto. Und ich bin mir nicht sicher, ob dort jetzt irgendwie Flügel und Rotoren nur angeflanscht waren, aber das Konzept soll wohl tatsächlich ein fliegendes Auto sein. Na, viel Spaß. Das Lufttaxi wurde uns schon vor ein paar Jahren versprochen. Also ich glaube, vor ein oder zwei Jahren sollte das Lufttaxi schon existieren. Und ich glaube, es gibt schon Entwürfe von Boeing, glaube ich. Das sind so Dinger, die sind so Fahrzeug-, Motorradmäßig und Fliegdingens, Hubschraubermäßig in einem. Coole Nummer. Also geben tut's das ja irgendwie alles schon. Die testen noch dran rum. Es ist noch nicht energieeffizient. Es ist noch nicht sicher. Die finden keine Freiwilligen. Aber ja, genau. Oh, es gibt nicht so viele Chuck Yeager in diesen Tagen. Naja, nach der Nummer mit dem letzten großen Flugzeug bei Boeing würde ich mich da auch nicht reinsetzen. Ja, deswegen bauen sie ja jetzt kleine Sachen. Backen kleinere Brötchen. Sind halt agil. Und gucken immer mal. Ja. Naja. Ja. Soll ich mal noch ein Thema reinwerfen? Ja. Nö. Dann jetzt Stefan, du sei doch nicht so bockig. Zwei Meinungen. Ja, wir sind ja bei RTL Samstagnacht. Ich bin dem Tipp von Marc gefolgt, ja. Und habe mir Gemischtes Hack angehört. Und? Und ich hatte parallel, warte, jetzt kommt's. Ich hatte parallel, ich schaue den Podcast von MC Bogi und Belasch, zwei Berliner Hip-Hopper oder Rapper für die Straße, von der Straße oder so. Ne? Und die hatten neulich einen Gast, einen, ich habe den Namen aufgeschrieben, Felix Lobrecht zu Gast. Und ich dachte mir, hey, was ist das für ein Typ? Der passt da überhaupt nicht rein. Die haben da sonst irgendwelche Gangster-Rapper oder so zu sitzen oder irgendwelche unterhalten sich über harte Berliner Straßenzeiten. Und dann sitzt da so ein junger, sympathischer, teilweise lustiger Mensch. Und ich überlege, Felix Lobrecht, was ist das für ein Typ? Den kenne ich doch irgendwo, ja. Und ich kannte den tatsächlich nicht. Fragte dann einen Kollegen, der sich so in der Szene gut ausgesagt hat, kennst du Felix Lobrecht? Ist das irgendein Rapper, Hip-Hopper? Und da sagt er, nee, ist ein Stand-Up-Comedian und der macht einen Podcast. Ich sage, was macht der für einen Podcast? Ein Gemischtes Hack. Genau, der hätte der Name geläufig sein müssen von unserer letzten Folge, wo ich ihn genannt habe. Ich den Namen, muss ich überhört haben. Genau, hat René nicht richtig zugehört. Da habe ich halt nicht richtig zugehört in dem Moment. Ja, na und? Ist halt so. Passiert mir. Da hat er gerade seine Witze rausgesucht aus dem Internet. Wahrscheinlich. Genau. Und da möchte ich dazu sagen, ich habe mir das Programm von Felix Lobrecht, das gibt es tatsächlich, also ich habe mir den Podcast angehört, ja, der ist okay, der ist nett, aber ich war sehr überrascht über den Inhalt, weil der doch schon teilweise sehr ernsthaft ist. Ne? Überaus. Und ich habe diese komische Sprache habe ich nicht gefunden, Marc. Also für mich war der im normalsten Deutsch. Aha. Ja, wie auch immer, vielleicht habe ich eine Folge erwischt, wo er Deutsch gesprochen hat. Und ich habe mir sein Programm angeguckt, das gibt es bei YouTube tatsächlich zu sehen, einstündiges Stand-Up-Programm von ihm. Der muss ja so bekannt sein wie Kristall. Ja, kenne ich auch. Ja. Hier dieser dickliche, lustige, also ich finde den nicht so lustig, Kristall. Er hat auch keine Sendung bei RTL, sagen wir es mal so. Ach so, okay. Ich fand den Lobrecht, also ich Felix Lobrecht ist cool. Gerade ausgezeichnet worden als bester Comedian. Wer? Felix Lobrecht, da hatte ich euch von berichtet. Gemischtes Hack ist der beliebteste Podcast, also hat den deutschen Comedypreis bekommen als der beliebteste deutsche Podcast. Okay. Und Felix Lobrecht selbst als bester Solodarsteller, als bester Comedian. Ich möchte kurz einen Witz zitieren. Sein Programm war auch witzig, fand ich. Ja, definitiv. Der lustigste Witz, der bei mir hängen geblieben ist, war seine Eröffnung. Der sagte, der erste Witz ist immer wie ein Rollstuhlfahrer. Der muss sitzen. Der muss sitzen. Ja. Ich finde auch cool, dass der beim Humor kein Plattformmund nimmt, dass der im Prinzip, was wir jedes Mal hier predigen, Witze gehen manchmal auf Kosten von irgendjemanden und Humor ist einfach zur Unterhaltung und Belustigung da und das muss man nicht so ernst nehmen. Ja, finde ich gut, das zieht der Knaller durch. Also. Ganz genau. Kann man sich wirklich mal anhören. Ist schon ein bisschen länger her, wo ich das gesehen habe, aber lohnt sich auf jeden Fall. Gut. Stefan, weitere Themen. Ich weiß auch nicht. Also ich frage mich immer, warum wir eine Redaktionssitzung machen. Ich weiß keine Ahnung. Also und der Aufsichtsrat guckt nur so wie beim BER. Ich weiß auch nicht. Denkt immer, na, irgendwann wird er schon eröffnen. Ja. Mann. Was ist los? Fehlt dir die Eröffnung, ja? Was? Gefehlt dir die Eröffnung, Stefan? Wie, was? Die Eröffnung? Ja. Dann können wir jetzt gerne eröffnen. Also dann eröffne ich mal. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des Podcasts. Irgendwas ist doch immer der Podcast mit Marc und René. Und heute mit dabei unser Gast Stefan. Genau. Hallo Stefan. Hui. Humor. Das ist auch ein Schluck aus der Brille. Ja. Aber sag mal, Leute, mir fällt gerade noch was ein. Ich meine, welcher November ist gerade, hat gerade begonnen? Der November. Der Movember. Habt ihr mir nicht irgendwas erzählt über den Movember? Ich fürchte, da weiß ich nichts. Was der da im Gesicht hat. Nee, ich dachte, der hat einfach vergessen, sich zu waschen. Nee, das ist ja Dreck, aber er hat da über Mund oder da irgendwas. Da deutet sich ein 1A-Suppensieb an. Ich liebe Leute, ich glaube, hier ist die Rede von Movember und da müsstet ihr mich mal abholen. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, worum es sich dabei handelt, was der Hintergrund ist. Also ich lese mal. Marc, du musst einfach den Podcast mehr hören. Das stimmt. Weil wir haben schon letztes Jahr mal darüber berichtet. Da hat René nämlich, wusste ich noch ja nicht, dass es euch gibt. Am Ende November sah René aus, ich sag euch, also gut, dass die Friseure offen hatten. Escobar. Escobar. Und danach kam die BSR und hat alles weggefegt, ja. genau, der Movember. Ich kläre euch mal kurz auf. René kann mich ja korrigieren. Das ist quasi ein Aktionsmonat, um auf Hodenkrebs, Prostatakrebs, und wahrscheinlich auch weitere Krebsarten aufmerksam zu machen, also auf Männerkrankheiten sozusagen. Donnerwetter. Wir haben einen ganzen Monat dafür. Stark. Lässt jedes man Jahr. Sich so ein Bart stehen? Ich nicht. Gut. Seid mir nicht sauer. Steht und, mir nicht, wächst doch nicht überall. Die drei Haare da an deinem Mund. Entschuldige kurz, bitte. Ich möchte kurz auf meinen Beitrag dazu eingehen. Ja, also ja, ich lasse mir den tatsächlich stehen, damit wenn ich Fotos später sehe von mir, direkt einordnen kann, aus welchem Monat die sind. Also ich habe im April immer eine Kurzhaarfrisur. Im November immer einen hübschen Oberlippenbart und so zieht sich das übers Jahr. Nein, Tatsache ist ja, wenn man mich anguckt und viele andere Leute anguckt, man sieht, dass die einen Schnauzer haben, fragt man sich, warum haben die jetzt alle auf einmal einen Schnauzer? Und dann geht man ins Internet und informiert sich. Echt? Also ich habe noch keinen gesehen. Also die Idee ist mir noch nie gekommen, dass ich irgendwie Leute auf der Straße sehe und denke, wie laufen die dann rum? Da geht man ins Internet. Und so ein richtiger Trend ist es doch auch nicht. Na doch. Also bei Instagram habe ich noch nichts dazu gesehen. Ja, da muss man richtig suchen. Nee, stellt euch mal die Situation vor, ihr sitzt in der S-Bahn und alle Leute, oder in der U-Bahn und alle Leute haben keine Hose an. Dann fragt ihr euch doch auch, was ist denn hier los und würdet nachgucken. Und was würdet ihr dann herausfinden? Wahrscheinlich wollt ihr die Polizei holen. Nee, dann ist dieser nicht mit der Hose, ohne Hose U-Bahn-Fahrtag. Den gibt's doch auch. Den gibt's auch, ja. Ja. Das stimmt allerdings. Von dem habe ich schon gehört, interessanterweise. Ich kenne den, aber den Movember kenne ich nicht. Genau. Was sagt das über mich aus? Ich muss mal einen Therapeuten aufsuchen. Weil der Unterschied ist, der Movember ist kein öffentliches Presseevent. Und bei diesem ohne Hosen U-Bahn fahren ist immer die Presse dabei. Und deswegen steht es in jeder Zeitung. Ich hatte heute die Presse im Bad, als ich mir alles außer den Oberlippenbart rasiert habe. Glaube ich nicht. Hast du Katzenbilder, Marc, irgendwie, um uns abzulenken? Okay. Nein, also im Moment ist natürlich auch Corona ein bisschen schlecht für den Movember, weil man ja einen Mundschutz trägt, Mund-Nasen-Schutz. Ja, noch ein Grund mehr. Den sieht man ja dann nicht. Ja, aber ja, siehst du, das wäre doch wieder was für mich. Dann könnte ich mir doch einen Mund-Nasen-Schutz besorgen, wo ein Mund drauf abgebildet ist, mit einem deftigen, walrossartigen Oberlippenbart. Ja, kannst du ja machen. Dann könnte ich also daran partizipieren, quasi aktiv, und würde nicht in die Verlegenheit kommen, mir sowas Ekelhaftes tatsächlich stehen lassen zu müssen. Ja, du kannst doch, mach das doch realistisch. Einfach den Mund-Nasen-Schutz und darauf machst du so ein paar Haare so richtig in 3D. Wo soll ich denn die herkommen? Wo soll ich denn jetzt Haare hernehmen? Nimmst du von deinem Rücken oder so? Keine Ahnung. Das sieht ordentlich aus, ne? Ich muss schon sagen, ja? eine besondere Stimmung heute da. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ne? Richtig. Und auf dem Rücken der anderen macht es am meisten Spaß. So, ich würde vorschlagen jetzt, Stefan, mach doch mal das Fenster einfach kurz auf, lüfte mal ein bisschen. Ohne so wenig Sauerstoff. Ich habe genug Sauerstoff, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Liebe Leute. Natürlich ist heute einiges durcheinander gekommen. Auch die Ankündigung konnten wir nicht komplett umsetzen, weil spontan immer Sachen geändert wurden von meinen Kollegen René und Marc. Und es tut mir leid. René tut's auch leid. Ich würde vorschlagen, Stefan, du kannst dir die Sendung dann so zurechtschneiden, dass dir die Reihenfolge genehm ist. Oh, da bleibt nicht viel. Ich mache dann noch eine Richtigstellung nach der Sendung irgendwie. Und rassel noch die Fakten runter so ein bisschen. Du weißt ja jetzt auch, wie man Stories bei Instagram schaltet. Da kannst du ja alles richtig stellen. Genau. Ach, liebe Leute, es gibt solche Tage und solche. Ich freue mich schon auf den nächsten Termin. Ja, und heute ist halt solchen Tag. Du freust dich schon auf die nächste Folge? Ja. Wie gut, aber wir sind ja noch lange nicht vorbei. Ach, nee, das Wichtigste. Jetzt wird's ja erst richtig lustig. Warum sagen wir das Wichtigste nicht eigentlich am Anfang? Das Allerwichtigste. Wir haben doch gesagt, dass der Flughafen auf ist. Spot. Und dass das neue iPhone demnächst rauskommt. Spotify. Ja. Ach ja. Und Amazon Music. Alexa. Klingel. Spiele. Irgendwas ist doch immer. Den Podcast mit René und Stefan. In Endlosschleife. Ob das eigentlich funktioniert oder gibt es da einen Schutz für Alexa, dass der auf sowas nicht reinfällt? Ein Schutz? Hatte man doch im Fernsehen schon ausgenutzt. Aber ist das noch so? Oder reagiert der? Mir war so, als wenn ich das mal gehört habe, um das zu unterdrücken, spielen die irgendwie noch irgendeinen anderen Ton dahinter, der für Menschen nicht hörbar ist, dass Alexa das unterdrückt. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Hä, aber wie soll denn das, wenn wir jetzt reden, wie soll denn Alexa unterscheiden, ob wir reden oder unser Zuhörer? Genau. Wir testen das jetzt mal. Du gibst jetzt mal eine Bestellung bei Amazon über Alexa auf. Mal sehen, wer das alles kriegt. Ja, genau. Also wir machen das jetzt mal. Und zwar haltet ihr jetzt mal euer Telefon in die Nähe von Alexa, Lautsprecher einschalten. Also mit ihr meinst du unsere lieben Zuhörer? So, jetzt würde ich mal sagen, Alexa, bestelle 50 gebrauchte Schlüpfer im Abo. Ich habe dich nicht verstanden. Gut, dann versuchen wir mal. Alexa, spiele Irgendwas ist doch immer. Bing. Ich spiele Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Das funktioniert. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge. Aber Servus. Also simuliert kriegen wir schon. Ja, das ist gut. Ich finde, Marc ist eine viel bessere Stimme für Alexa. Ich weiß auch nicht, warum, wie ich da jetzt drauf komme. Du meinst, wenn ich so spreche? Das wäre dann mal cool, ne? Kann man die Stimme eigentlich verändern in seinen Sprachassistenten? So wie beim Navi früher. Oh, yes. Ja. Wer hätte nicht gerne eine Angela Merkel? Alexa mit sächsischem oder thüringischem Akzent. Ach nee, Dialekt. Ei, wo bübscht? Nö. Da hab ich mal geirrt. 11. Kirsche. Na gut, also, wie gesagt, ihr könnt uns bei verschiedenen Podcast-Diensten hören. Nutzt das, Google Podcast, iTunes, Spotify, Amazon Music. Oder googelt einfach nach uns. Genau, und folgt uns auch bei Instagram. Ja, Instagram ist immer eine gute Anlaufstelle, podcast.juber.de. Da kriegt ihr alle Infos, auch nochmal zu den Folgen, alle Shownotes im Detail, weil die halt nicht bei allen Podcast-Diensten aufgelistet sind. Und das Feedback-Formular. So, ich merke, René wird langsam müde. Was ist das? Bist du nicht ausgeschlafen jetzt zur Podcast-Aufzeichnung? Es ist doch gerade mal 21.31 Uhr. Oh, danke für die aktuelle Zeit. Ja. Vielleicht kannst du mich aus meinem Stimmungstief rausholen. Indem wir ein bisschen lustiger werden? Das ist doch eine gute Idee. Und wir machen jetzt weiter mit dem witzigsten Teil des Podcasts. Und ich meine nicht Marc, der sein T-Shirt gleich auszieht. Nein, wir meinen das Witzbattle. Aber Marc, du darfst trotzdem vorlegen. Soll ich, ja? Denke schon. Also Witzbattle 45, Folge 45 startet jetzt und zwar mit Marc. Und ich kann schon mal ankündigen, natürlich habe ich BR-Witze dabei. Was auch sonst. Und Marc, wow. Ich wette, du hast Fips Asmussen-Witze dabei. Ausschließlich, wie angekündigt. Und René hat natürlich... meine Witze sind wie immer bekannt. Ja, genau. Die wir schon 4-mal gehört haben. Die hören wir heute zum 5. Mal. Dann leg los, Marc. Bitte okay, schön. Ich beginne. Vergnügen, liebe Zuhörer. Achtung, Text. Schatz, wo sind meine Golfsocken? Du hast Golfsocken? Ja, na die mit den 18 Löchern. Den kann man auch mit Schlipper machen. Golfschlipper. Ja, cool. Ja, 2020, das Jahr, in dem ich mehr Alkohol zwischen den Händen zerrieben habe, als ich trinken durfte. Das ist nicht schlecht, ja. Das ist sehr vernünftig. Kannst du dich noch an die Bauphase vom BR erinnern? Du meinst die Zeit, wo ich Jura studiert habe, zwei Kinder großgezogen habe und danach 5 Jahre auf dem Mars gelebt habe? Ja, sehr schön. Marc. Papa, darf ich zum Bungee-Jumping? Nein, mein Sohn, dein Leben hat mit einem kaputten Gummi begonnen. Es soll nicht auch so enden. Oh, der ist gut, den finde ich gut. Aus dem Leben. Stiftung Warentest hat neulich Winterreifen getestet. 4 waren gut, 8 sehr gut. Das Problem ist, ich kann nur 4 an mein Auto schrauben. Aha, gut. 2000 Tage, kein BER. Ich war ganz kurz erschrocken, weil ich habe zuerst Bier gelesen, aber jetzt geht's wieder. Ein Mann kommt in eine Bar und schreit, alle Politiker sind Arschlöcher. Da sagt einer zu ihm, beleidigen Sie mich nicht. Wieso, sind Sie Politiker? Nein, ein Arschloch. Boah. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Also heute hat Marc richtig gute Witze. Fips Asmussen ist eben doch der Beste. Ja. René? Willst du noch einen ausgelutschten Witz hinterher schmeißen? Ja, er ist kurz eingenickt, aber wir haben ihn wieder geweckt. Oh, sorry, war ich dran? Ich werf leider einen hinterher. Okay, wissen Leute, die einen Marathon laufen, eigentlich, dass sie das nicht müssen? Kannst dich ja nächstes Mal ans Ziel stellen und fragen. Ne? Gut, dass René so ein Standmikrofon hat, weil da kann er den Kopf immer schön anlehnen, dann schläft er nicht ein. Jetzt macht er das auch noch. Okay, pass auf, die Berliner Mauer ist ja inzwischen länger weg, als sie da war. Und der nächste denkwürdige Tag für Berlin wird sein, wenn der Flughafen BER länger in Betrieb war, als er gebaut wurde. Oh, ja. Das dauert noch ein paar Tage. Sagt ihr. Oh Gott, ich habe das Gefühl, wir machen gleich einen Zweier-Podcast. Wenn es gleich einen großen Knall gibt, dann ist er mit dem Kopf auf den Tisch aufgeschlagen. Und auf die Tastatur und dann haben wir hier eine Chatnachricht, die wir nicht entziffern können. Genau. Ja, das fürchte ich. Eine verschlüsselte Nachricht von Renés innerem Geist. Von meiner Stirn. Genau. Buchstabensalat kann man auch. Letzter Witz kommt. Hä? Es gibt doch immer nur drei, René. Hast du das schon wieder vergessen? Es gibt doch immer einen Bonuswitz. Nein. Gut, dann mache ich heute als einziger einen Bonuswitz. Na gut, weil du es bist. Wusstet ihr, dass an den hohen Corona-Zahlen die Araber schuld sind? Ohne die gäbe es nämlich keine Zahlen. Genau. War ein Wikipedia-Witz. Arabische Zahlen, ja. Ja. Mit so einem Witz wollen wir das Witzbattle heute beenden. Dann müssen wir wohl durch. Ach. Okay. Also ich habe sehr gelacht. Ich spreche es aus. Ist. Was für eine Folge. Ja, also ich habe die Witze fand ich super. Ich habe mich köstlich amüsiert. Die waren gut. Ich habe gute Sachen rausgeholt. Selbst René, das muss man mal lobend erwähnen. Ne? Von daher. Ist das jetzt schon die Nachbesprechung, ja? Nein, noch nicht ganz. Es wird noch die Verabschiedung. Nein, wir hoffen auch, dass ihr euch sehr gut unterhalten habt, gefühlt habt. Nicht nur durch die Witze, sondern durch die ganze Sendung, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen chaotisch war. Aber an mir lag es nicht. Und, an mir lag es auch nicht. Das ist auch egal. Und ich hatte einen schönen Smoothie. Ja, ne? Sehr gut. Da haben wir wieder unsere Geräuschkulisse, Marc. Na? So, ja. Ich bin die Geräuschkulisse. Mach nochmal ein Geräusch, was ihr noch nicht kennen mag. Waren es kleine Minions, die durchs Bild gelaufen? Dieses Geräusch hat noch keinen Namen. Du darfst ihm gerne eingeben. Ach so. Na, ja, mach mal eins, was wir kennen. Ich sollte doch was Neues machen. Der eine sagt, ich soll was Neues machen. Der andere sagt, ich soll was Bekanntes machen. Was wir erraten können. Also kein Furz wie letztes Mal. Nicht. Nee. Ah ja, okay. Wie wär's damit? Das war mein Kopf gegen das Mikro. Disco. Das ist eine Bassdrum. Ja. Ein Bass. Cool. Kannst du auch eine Snare machen? Das ist schon etwas schwieriger. Ich müsste mich vorbereiten. Und dann heißt es irgendwann. Warum hast du aufgehört? Ich wollte gerade mitrappen, aber okay, ist egal. Kann ich leider jetzt nicht mein Talent zeigen. Tut mir leid. Nein, jetzt will ich auch nicht mehr. Warte, ich mach die 808. Nee, warte mal. Gut, liebe Zuhörer. Bevor es hier völlig verrückt wird. Bevor es so richtig ausartet, glaube ich, genau, bevor es eskaliert und die Polizei kommt, müssen wir eingreifen. Wir hoffen, euch hat die 45. Folge trotz allem richtig Spaß gemacht. Mir hat's gefallen, sage ich jetzt. Ja. Nein, war in Ordnung. Ich habe mir noch ein paar BER-Fakten fürs nächste Mal aufgehoben. Nein. Das große BER-Special kommt. Genau. Richtig. Ja. Nein. Also, wie gesagt, wir empfehlen euch, schaut es euch mal an, es lohnt sich. Wenn ihr Berliner seid, fahrt mal hin. Und Marc, sagt Bescheid, wenn du dahin fährst, dann gucken wir uns das nochmal an. Auf jeden Fall. Wir wollten ja nochmal auf die Besucherterrasse, René, ne? Und das werden wir auch nochmal tun. Die Besucherterrasse vom Tegel? Nein, vom BR. Tegel ist vorbei. Ja, wollte ich gerade sagen. Das wollte ich nämlich gerade darauf hinweisen. Man kann da im Prinzip zwar noch rauf, aber sämtliche Timeslots sind schon vergeben. Ja. Es gibt keine Termine mehr. Genau. Vorbei der Mai. Ja, vorbei der Mai. Aber wie gesagt, der BR hat auch eine Besucherterrasse und da kann man sogar Flugzeuge sehen, was man ja in Tegel dann nicht mehr kann. Ja, und ich hoffe, dass ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid, wenn es heißt, irgendwas ist doch immer, der BER-Podcast mit Stefan. Ja. Und den beiden Sidekicks René und dem Therapeuten. Genau, und den Stuarts René und Marc. Genau. Ne? Ja, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Kommt gut durch die 2 Wochen. Wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Auf vielfachen Wunsch hört ihr uns ab sofort auch über Spotify. Und hier sind die Outtakes. Podcast Folge 45. Ja, ich werde heute, glaube ich, nicht so viel erzählen. Das kann ich mir nicht vorstellen, Marc. Ach so, weil du heulst wegen Tegel und so. Auch. Oh, oh. René, deine Verbindung ist hier vom Video her auch zweimal abgebrochen. Also er hat direkt gesagt, Connection lost, jetzt wieder. Connection interrupted, trying to reconnect. Hä, aber warum sehe ich euch? Kann es sein, dass dieses Tool einfach schlecht ist? Nee. Das Problem haben wir nicht erst, seit wir Whereby benutzen. Ja, das haben wir bei allen Tools. Ja. Sorry. Machen wir schöne Outtakes. Kann es sein, dass dieses Internet schlecht ist? Dieses komplette Internet? Warum treffen wir uns nicht im echten Leben? Ja. Also, Marc und ich haben schon das neue Internet und das funktioniert. Genau, das, was man hinten mit 2T schreibt. Es ist ein Flughafen. Ja, aber wann eröffnet denn in deinem Leben mal ein Flughafen in deiner Stadt? Na, da können, glaube ich, die wenigsten sagen. So, wir sind zurück aus der Pause. Schön, dass ihr euch das tolle Lied angehört habt. Ihr wird heftig diskutiert. Ich muss die beiden Streithähne auseinandersetzen. Ja. Und dichte uns mal hier nichts an, was wir sind nicht zurück aus der Pause. Wir haben nur einen Einspieler gemacht. Vom Flughafen. Okay. Er hat sich angefühlt wie eine Pause. Sorry. Nein. Waren ja fast 7 Minuten, oder? Mann, ihr seid so doof. Nee, wir sind so doof. Ja. Das Chat-Tool ist scheiße, das leckt total. Was? Ich verstehe nichts. Ja, das leckt total. Ich sag was und 10 Minuten später reagierst du. Aber das oder ist du deine das Leitung, René. Ach, das ist Mobbing. Ich hab 100 Mbit Download, ja? Ja, aber Upload ist entscheidend, nicht Download. 100, nee, weil ihr seid live. Weißt da, du, dein Chef denkt auch, du bist 8 Stunden 0, auf 5, Arbeit. 0,3 Mbit Upload. Ja, das ist ja gar nichts. Verdammt wenig. Ja, das ist verdammt wenig. Ich habe über 10. Ja, ich auch. Das ist das Wichtig Problem. Ist doch, wie schnell du die Daten verschicken kannst. Du, und mir ist das technische Konzept von Up- und Download schon klar. Ich habe eine Idee, Folge 45, machen wir mal ein IT-Special, wo wir René mal so ein bisschen, Folge 46. Ja, Folge 46. werden mal so ein bisschen über René herziehen, über sein Internet. Du bist doch der alles durcheinander bringt. Selbst unsere Folgenzahlen, die eigentlich total klar sind, zählst du nicht mit? Ist jetzt nicht so schwer, Stefan. So schwer ist es wirklich nicht. Hallo, wir sind noch in der 45. Ihr seid doof, ey. Mann. Wisst ihr, Musik haben wir vergessen. Die Fun Facts haben wir vergessen. Also, was ist los mit euch? Ich weiß nicht, was du meinst. BR findet ihr langweilig? Also wirklich, dann habt ihr wieder über Corona gesprochen. Wo war jede Sendung drüber? Das ist halt wichtig. Und tagesaktuell. Und dann habt ihr nicht mal über den Lockdown gesprochen. Irgendwelche Friedrichstraße, wo man nicht laufen kann. Also meine Fresse, wo man mit seinem Auto nicht langfahren kann. Geht's euch noch ganz gut, ey? Stefan, ich glaube, der Podcast muss emotionaler werden. Und es ist uns in dieser Folge wirklich sehr gut gelungen. Das war ein psychologischer Test von euch. Ihr wolltet mich fertig machen. Jetzt stellen wir fest, dass Marc gar nicht aufgenommen hat. Da müssen wir nochmal machen. Guter Punkt eigentlich. Marc, hast du auf Aufnahmen gedrückt? Ich habe es jetzt gerade noch mal hier im Blick, weil mir ist es ja tatsächlich schon einmal passiert. Ihr werdet euch erinnert, wir haben alle zusammen die Aufnahme gestartet. Außer Marc. Und kurz bevor wir dann in die Sendung reingehen wollten, in die Aufnahme, habe ich dann gesagt, warte, ich muss noch mal auf Aufnahme drücken. Da war bei mir nämlich irgendwie das Audacity abgeschmiert. Stefan, wenn wir dich nicht hätten. Hast du deine Kinderschokolade gegessen? Ich will gerade mal durchzählen. Ich habe 8 Schokobons und einen Kinderriegel verputzt. Alter, du kannst doch heute nicht schlafen. Wer will schlafen, wenn er Schokolade hat? Ja, okay, das stimmt. So, ich beende jetzt meine Aufnahme. Ich auch. Das ist eine gute Idee. Ich würde es dir gleich tun. 4, 3, 2, 1. Stopp. Stopp. Letzter. Ja, aber ich habe gewonnen, ne? Dann mache ich jetzt Stopp. Stopp. Gewonnen. Ja, wie? Das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.